Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über Pokémon. Ne, Quatsch, natürlich Jade Cocoon. Da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir einen Käfersammler eingeladen. Hallo Käfersammler, wie geht's dir? Ich suche gerade noch meine Flöte. Wofür die Flöte? Bist du der Rattenjäger von Carmel oder was? Nein, ich bin der Käferjäger. Ich muss doch die Käfer in die Kokos flöten. Das ist klar, okay. Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hey Markus. Hi. Also, Jade Cocoon. Ein Spiel, von dem ich keine Ahnung habe. Ich überlasse dir die Bühne. Quatsch. Du solltest es auf jeden Fall spielen. Wir haben also wieder mal das, was wir in unserem Kaboom-Bingo abhaken können, einfach spielen. Das haben wir schon mal abgehakt, sehr gut. Ich habe Jade Cocoon, habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich weiß nur, es ist eine, es kommt aus dem Jahr 1998, ist von dem Entwicklerstudio Genki Studios, die es nicht mehr gibt, wurde entwickelt für die PlayStation, kam übrigens 2 Jahre nach Pokémon raus. Es gab. Geht auch ganz klar in die gleiche Kerbe. Ja, es handelt sich hierbei um ein Rollenspiel mit einem für Pokémon-Spiele typischen Sammelelement. An der ästhetischen Gestaltung, Animationen waren Leute des Anime-Studios Studio Ghibli beteiligt, die mit den Genki bereits vor diesem Projekt über längere Zeit verbunden war. Es besitzt eine melancholische Atmosphäre, die durch tragische Szenarien, die orchestralische Untermalung, eine epische Geschichte und die bildliche Darstellung geschaffen wird. Mit rund 10 Stunden einer Spielzeit ist das Spiel verhältnismäßig kurz. Ich habe Jade Cocoon nie gespielt. Ich weiß, ich kenne es nur von dir. 10 Stunden finde ich aber sehr optimistisch. Ja, wenn man nicht alles macht wie du. Ich weiß noch, was ich da an Zeit reingebuttert habe. Und ich würde mich daran erinnern, es nach 10 Stunden durchgespielt zu haben. Weil ich habe Jade Cocoon 1 noch nie durchgespielt. Du hast es nie durchgespielt, wow. Nein, und mein längster Speicherstand, ich habe extra in Vorbereitung geguckt, der hat 35 Stunden. Da bin ich beim Endboss-Fight. Lass mich raten, du hast bestimmt geguckt, wann habe ich das jetzt gespielt? Oh, ist das schon so lange her? Wo war ich eigentlich? Klick und dann war er wieder drin. Nein, ich habe es probiert und dachte mir, was habe ich mir bitte zum Henker bei diesen Monstern gedacht? Die Stats sind falsch, löschen. Spielprinzip ist. Ja, natürlich. Spielprinzip ist, die stark bewaldete Welt, in der Jade Cocoon spielt, wird neben den Menschen hauptsächlich von ungewöhnlichen, käferähnlichen Wesen bewohnt. Da diese viele unterschiedliche Formen aufweisen, von denen ein nicht geringer Teil für Menschen gefährlich ist, lebt man in kleinen Siedlungen, die inmitten dieser Wälder liegen. Man steuert im Spiel. Kleine Siedlungen, das mag vielleicht so die offizielle Storyline sein, aber eigentlich geht es darum, du lebst in einer Siedlung, okay, die von Wäldern umgeben ist. Ja, man spricht immer von Nachbardörfern, aber du siehst eigentlich nicht mehr als deine eigene kleines Heimatdorf, umgeben von 5 verschiedenen Arten von Wäldern, die du nacheinander freischalten musst. Und deine große Aufgabe ist es nicht, der Allerbeste zu sein und sie alle zu fangen. Sondern deine Aufgabe ist es, der Beste zu sein wie dein Daddy vor dir. Sondern Pokémon, ich meine natürlich Kokomeister zu werden, ich verstehe. Also du bist quasi Ashs Sohn. Du versuchst jetzt so wie Ash zu werden. Oh wow, okay. Nein, Spaß beiseite. Aber tatsächlich von der Storyline, das ist, was deinen Hauptcharakter auch antreibt. Du willst ein Kokor-Meister wie dein Daddy werden, damit du deiner Verlobten, die du recht früh im Spiel bekommst, und das ist eine richtig süße, auch alle Ehre machst, das Dorf beschützen kannst, das Dorf verteidigen. Dann kämpfst du dich durch 5 verschiedene Wälder so ein bisschen auf den Spuren von Daddy, um dann irgendwie festzustellen, Moment, irgendwas stimmt mit diesem Wald ganz und gar nicht. Daddy wasn't there. Und dann gibt es halt diese wenigen gefährlichen Käfer, die aber sehr hordenförmig auftauchen, die dann einen ganz, ganz komischen Staub fallen lassen, der nicht so gesund für die Menschen ist. Ah, also man wird also sozusagen das typische, hey, du bist ein einfacher Monster-Sammler vom Lande, möchtest deine Freundin beeindrucken und dabei deckst du halt auf, dass alles scheiße ist und du rettest die Welt. Genau. Und halt irgendwie unserem Zweck, dass du quasi das rückgängig machst, verhindern, die Welt wieder bewohnbar machst, gehst du eigentlich immer weiter in die Jagd auf die Wälder, gehst dann sogar noch in so eine untere Ebene, so eine untere Sphäre, wo dann so Profi-Kokor-Meister, also sowas wie die Pokémon-Liga im Vergleich. Und dann musst du dann nochmal durch eigene Wälder streifen in diesem Untergrund. Hast du Zufallskämpfe oder wie läuft das? Du hast auf der Oberwelt generierte Monster, die rumlaufen. Und wenn du reingehst, dann hast du einen Kampf, wo aber dein Charakter mitkämpft mit einem Messer oder Schwert, je nachdem, wie du ihn ausgestattet hast. Und er kann sich dann Monster auch noch herbeirufen. Und dann hast du halt deinen normalen Kampf aller Pokémon, wie du ihn kennst, nur dass halt der Trainer mitkämpft. Und du kannst Monster, wenn du genug Kokons dabei hast, auch fangen. Eben mit besagter Flöte, um auf unseren Einstieg einzugehen. Flöte dir ein echt cooles Lied. Und dann wird dieser Kokon um ihn herumgesponnen, um das Monster. Und das Monster schrumpft dann auch immer. Okay. Bis es nur noch so eine kleine leuchtende Kugel ist. Und dann fängt er sie quasi über seine Flöte ein. Ah, total der Flötenball. Pokeflötenball, alles klar. Ja, so ein bisschen Link spielt Flöte versus Ash wirft seinen Pokéball. Weird, was sie alles zusammengebaut haben. wie sind die Kämpfe aufgebaut? Sind die rundenbasiert? Sind die Action oder wie läuft die ab? Sie sind rundenbasiert. Du kannst halt dann auch aussuchen, was du für Attacken machst. Und dann hast du halt Schere-Stein-Prinzip. Was die Monster-Elemente angeht, wie sie sich einander gegenüberstehen. Also Feuer brauchst du jetzt nicht unbedingt gegen Wasser schicken. Okay. Ja, verstehe. Wobei ich ja, also das Kampfsystem halt jetzt nicht das Spannende an dem Spiel fand. Drum aber trotzdem mit der Schere, Stein, Papier. So okay. Ja. Darum kann ich mich nicht ganz so gut da mehr dran erinnern, was du genau für Fähigkeiten hattest, etc. Was ich viel cooler fand, war tatsächlich, wie du mit den Monstern umgehst und stärkere Monster bekommst. Wie? Einerseits, du trainierst sie ganz stupide, langweilig, aller Pokémon waren nie hoch, du kämpfst. Aber da es ja vier Elemente gibt und jeder Element in diesem Kreislauf nach dem Schere-Stein-Prinzip gegen ein anderes sehr effektiv ist, kannst du sie verschmelzen. Und dann hast du quasi, die Idee ist, du hast eine Paarung von zwei Monstern, die dann zu einem neuen Monster werden. Und dann haben sie quasi durch Vererbungsprinzip gibt jeder, der in dieser Verschmelzung beteiligt war, einen Teil seiner Stats ab. Und so kannst du Combo-Klassen entwickeln, die dann auch anders aussehen, die sich auch entwickeln können, manchmal auch nicht. Kennt man ja von Pokémon. Ja, und so stimmt, ja. Ziemlich, ziemlich stark werden. Ich glaube, das Heftigste, was ich zusammengekriegt habe, ist drei Elemente in einem. Und Bossfights kannst du nicht hoch, aber dieses Verschmelzungsprinzip, das hat halt so einen richtigen Alleinstellungsmerkmal gehabt von Pokémon. Obwohl es zu genau dieser Zeit mit Pokémon konkurriert hat, war es anders genug. Und es hat ja, so das viel stimmt. Spaß auch, gemacht. Auch wenn es zugleich klingt, war es doch irgendwie zu anders. Auch nicht schlecht, ja. Und natürlich, um meinem Ruf gerecht zu werden, du kannst natürlich auch Monster in Massen fangen und dann zu Seide verarbeiten, die Kokons, in denen die Monster drin sind, und für Kohle verkaufen. Und ein Wirtschaftssimulator. Je wertvoller das Monster, desto wertvoller natürlich, was du kriegst. An sich ist halt spannend, immer sich auf die Bossfights einzustellen, weil wenn du einen Bossfight verlierst, wirst du einfach nur aus dem Wald rausgeworfen. Du musst den ganzen Wald von vorne spielen. Ist das so wie so eine Art Roguelite, oder? Du hast aber Roguelites, da ändert sich doch immer die Ebene. Da ändert sich der Dungeon, richtig, ja. Da ist der und Dungeon der Dungeon gleich, bleibt oder? Immer gleich. Du wirst nur einfach rausgeworfen. Und ansonsten ist halt cool, dass du irgendwann wirklich deine eigene Frau noch retten, oder Frau müsste mit bis dato sein, sogar retten musst. Okay. Weil sie sich mit ihren magischen Kräften zwar am Leben noch hält, aber sie ist halt dann kein Mensch mehr für eine gewisse Zeit. Grafisch sieht es ein bisschen aus wie Final Fantasy VII, auch mit der Hintergrund. Nur die Figuren sind ein bisschen polygonär. Das heißt, sie sehen ein bisschen besser aus, aber trotzdem sind sie wieder auf einer Mischung von... Die Spielgrafik interessiert nicht. Du musst dir mal die Videosequenzen angucken. Die sehen aus... Trotzdem wieder auf 3D und handgezeichneten Bildern laufen die wieder hin und her. Kämpfe finden nicht auf zufälliger Basis statt. Ah, man sieht die Gegner, wie sie rumrennen. Das ist interessant. Das ist interessant. Das gab's damals auch schon. Das finde ich immer cool, wenn du die Gegner siehst, in die sie reinrennen kannst. Du kannst den ja, ausweichen. Du weißt halt dann genau, brauche ich den, will ich den? Ja, genau, richtig. Kann man den zur Seite machen, nehmen wir den. Alles klar, cool. Ansonsten, also ich habe halt nur gehört, es ist halt, also von dem, was wir jetzt gehört haben, es erinnert schon sehr stark an Pokémon und auch irgendwie ja. an Monsterjäger. Und auch irgendwie an Zelda mit der Flöte. Sehr interessant. So kann man andere Bereiche einfach nehmen, zusammenkleben und sein eigenes Game draus basteln. Finde ich schön. Wobei es halt für mich immer noch genug alleine gemacht hat. Und natürlich diese Anime-Zwischensequenzen, auf die bin ich ja so abgefahren. Die waren so mega. Waren die handgezeichnet? Oder wie waren die? Oder waren die in 3D? Ja. Nein, es war so eine gute Mixtur. Okay. Heutzutage würde das 3D wahrscheinlich wesentlich anders aussehen, aber rein handgezeichnet, dafür waren die Abläufe viel zu flüssig. Wenn, Hut ab. Also ich kann es dir nicht genau sagen. Ich würde aber behaupten, da war der Computer schon ein bisschen mit dabei. Zumindest bei so Umwandlungssequenzen war so ein bisschen 3D mit dabei. Aber wenn alles handgezeichnet war, dann Hut ab vor denen, die das gemacht haben. Hast du es noch? Besitzt du es noch? Den ersten habe ich noch, ja. Den ersten hast du noch, cool. Den habe ich nie weggegeben. Würde ich auch vermutlich nie ergeben. Ist wahrscheinlich auch ein Haufen wert. Wenn ich so gerade nachgucke, so, ja, doch. Ja. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was das Spiel wert ist. Ich werde es aber auch nicht hergeben. 80 Euro geht noch. ist noch ein Preis. Das ist noch okay für so ein altes Game. Das erschien übrigens in Japan am 3. Dezember 1998 und bei uns in Europa dann ein Jahr später, 99. Der Teil war so erfolgreich, also relativ semi-erfolgreich, sagen wir es mal so, dass es noch einen zweiten Teil gab, 2001. Er war aber nicht erfolgreich genug für mich, ja. Dass es einen guten zweiten Teil gab. Ja, dann Jet Cocoon 2 wurde 2001 veröffentlicht für die PlayStation 2. Auch dieser Teil erschien erst ein Jahr später in Europa. Das Spiel spielt lange Zeit nach dem ersten Teil. Kokonmeister gibt es nicht mehr. Und der Hauptheld des ersten Spiels, namens, der übrigens Levant heißt, ist nun Bestandteil einer neuen Jägergeneration, den Beast Huntern. Man steuert einen jungen Mann, Kaho, dessen Ziel ist es, ein solcher Beast Hunter zu werden, wofür er die Prüfung in den Tempeln der Camuel ablegen muss. Auf dem Weg dahin wird er verflucht und muss nun 4 magische Sphären und eine Laute aus den Wäldern der Umgebung sammeln. Hast du den zweiten gespielt? Ich habe ihn angespielt und ich war echt enttäuscht. Das hatte so ein ganz anderes Flair. Auch das Kämpfen war auf einmal was ganz anderes, weil du hattest 3 Reihen, wo du je Reihe 3 Charaktere, Monster positionieren konntest. Es war total weird. Also du hattest auf einmal irgendwie um deinen Charakter einen Kreis mit Monstern rum. Und hast gegen den anderen gekämpft, mit dem Kreis, mit Monstern drumrum. Und du hattest irgendwie nicht mehr so dieses Flair. Ja, dieses Monsterwesen, wie als Kokonmeister, hat ja alles zur Welt gehört. Das hatte seine Berechtigung, da wurde die Story rund um diesen Kokonmeister mega aufgebaut. Das sind die Beschützer der Wälder, die Beschützer der Menschen auch. Also gleichzeitig die Brücke zwischen Natur, Zivilisation. Aufpassen, dass die Zivilisation nicht zu stark voranschreitet und den Wald schadet, aber auf der anderen Seite auch Sorgen dafür tragen, dass die giftigen und gefährlichen Käfer nicht überhand nehmen. Und bei den Monsterjägern, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da die Storyline ist. Der Typ wollte Monsterjäger sein, so, ich bin der Allerbeste und ist dann verflucht worden, weil falscher Zeit, falscher Ort. Ich will der Allerbeste sein, bin verflucht, aua! So, ja. Okay, also richtig. Das Spielprinzip ist nahezu identisch mit dem Vorgänger, jedoch wurden einige größere Schwerpunkte als zuvor auf die Aufzucht und die Kommunikation verschiedener gefangener Tiere gelegt. Anders als zuvor sind nun nicht mehr Kämpfe gegen wilde Gegner auszutragen, sondern man kann ebenso gegen andere Beast Hunter in Arenen antreten, die ihre eigenen Monster gefangen haben und die für sich kämpfen lassen. Also komplett Pokémon. Genau, jetzt weiß ich wieder, warum ich es nicht so weit gespielt habe, wenn du das hier mir so erzählst. Ich habe danach tatsächlich immer Pokémon angefangen. Weil es war Pokémon. Ja, du konntest noch ein bisschen die Monster ein bisschen züchten. Ja, Aber auch da gab es andere Spiele, die es besser gemacht haben. Und auch wenn sie hier den Fokus stärker draufgelegt haben, fand ich es im ersten besser gemacht. Okay. Weil du hast dich nicht verkopfen müssen mit den Monstern, sondern du hast so ein bisschen auf gut Glück. Ich brauche das Element, ich brauche das Element, ich packe die zwei starken Typen zusammen und hoffentlich kommen die richtigen Stats zusammen. Wenn nicht, jage ich mir die Monster halt einfach nochmal und kombiniere sie andersrum. Ah, würdest du sagen, es gibt andere Games, die das besser gemacht haben als Jade Cocoon? Außer Pokémon? Als der zweite auf jeden Fall. Okay, gut. Also zum Beispiel, fällt dir irgendein Game ein, was so ähnlich wäre, Oh, was man ich muss überlegen, wie es heißt. Das war irgendwas mit. Hieß es Monster Farm für die PS1? Monster Farm. Ich glaube Oder ja. irgendwie. Es war auf jeden Fall irgendwas mit Monster im Ding. Da hast du nämlich quasi Eier gesammelt, Eier ausgebrütet, Monster gezüchtet. Und da war es aber auch rein deine Aufgabe, Monsterzüchter zu sein. Ja, aber was würdest du sagen, hat es denn besser gemacht? Was es besser gemacht hat, ja tatsächlich einmal Monster Seed, ein recht unbekanntes Spiel. Monster Seed. Ja, Monster Seed, Okay, weil da geht ja. es auch nur darum, du bist Monsterzüchter. Und mehr machst du auch nicht. Das Spiel hat zwar echt keine gute Story gehabt, aber was Monster Seed gut gemacht hat, ist diese Zuchtmechanik. Du musst dich mit den Monstern auseinandersetzen, du musst sie kreuzen, richtig kreuzen, da musst du auch kämpfen damit, dass sie Erfahrung gewinnen. Nur an die Story kann ich mich bei bestem Willen nicht erinnern, weil ich habe nie mehr gemacht als Monster kreuzen und die dann verhökern. Und Monster Ranger, aber das ist eher, weil ich den Anime richtig, richtig geliebt habe und es dann auch wieder stark in die Pokémon-Richtung ging. Nur dass du halt da Ich. Monster gefunden hast, ausgebrütet und gelevelt. Da fehlt aber diese Okay. Mix-Mechanik. Ich würde aber auch sagen, Digimon World für die PlayStation 1 würde, glaube ich, auch dazu eigentlich ein guter passen, oder? Aber das hat's nicht Hat es besser vermutlich. gemacht. Nee, das nicht. Aber es ist so eine Alternative, wenn man Jack Cocoon gespielt hat, finde ich jetzt Ja, persönlich. es hat Oder was sag ich zumindest jetzt? diesen Flair von, du sammelst Monster, um eine Quest zu erfüllen. Du kombinierst dann auch die verschiedenen Sachen, die du gefunden hast, um stärkere Monster zu kriegen. Ja, nur hat es ein sehr hohes Frustlevel, weil wenn du da irgendwas Ja, aber nicht sie richtig sterben. beachtest, landest du sehr schnell bei einem ziemlich ekligen Monster, das aussieht wie ein Kackhaufen. Hey, der goldene Und wenn du Kackhaufen, es ja, mal super. gut gemacht hast, sterben sie viel zu schnell weg. Weil du musst ewig viel Ja, das habe ich Zeit in wahr. Training, Essen, dann Soft-Streicheleinheiten, damit sie sich überhaupt entwickeln. Und dann haben sie über die Hälfte ihrer Lebenszeit schon überschritten. Was dann für mich auch ein sehr großer Frustfaktor damals war. Und deswegen, ich würde tatsächlich sagen, es gibt wenige, die so umfänglich anders genug von Pokémon waren, um mich wirklich zu packen. Und da ist Jade Cocoon 1 einer der wenigen davon. Okay. Ja. Ja, also ich würde tatsächlich sagen, wenn man Lust auf die Spiele hat, kann man sie sich nochmal angucken, vor allem mit dem Emulator, wenn man sie heutzutage nicht mehr findet. Es ist schon interessant zu sehen, wie die sich aus sozusagen geliehenen Dingen ihr eigenes Game gebaut haben. Aber ansonsten kann man auch auf die Alternativen zurückgreifen, die vermutlich auch nicht mehr erhältlich sind, weil sie scheiß teuer sind. Wie zum Beispiel über die ganzen Alternativen, die wir geredet haben. Es gibt aber eine Möglichkeit, aber auch Jade Cocoon 1 sogar im PSN Store, glaube ich, noch zu kaufen, Echt, soweit ich gibt's weiß. das Nein, noch? Ich dachte nicht. nicht mehr. Ist vorbei. Der PSN Store, der alte für die PlayStation 3 ist ja down. Richtig. Stimmt. Never mind. Das heißt, man kriegt sie leider nur noch sehr teuer oder dann halt über Emulatoren. Wenn man zu dir sagen würde, Markus, mach uns ein neues Jade Cocoon, was würdest du dazu Ich mache sagen? den Remake vom ersten und den zweiten vergessen wir und danach reden wir nie wieder über die Serie. Ich Okay. mache nur meinen Wie würdest du den Lieblingsteil. ersten remaken? Ich würde ihn tatsächlich einfach als Remake. Nicht das, was heutzutage von Publishern als Remake verstanden wird. Ich mache etwas nochmal, nur mache ich es dann so viel anders, dass man den Ursprung nicht wiedererkennt. Ich würde tatsächlich storytechnisch von dem Weltbau alles gleich machen. die Wälder natürlich aus verschiedenen Perspektiven dann ausleuchten, weil das bietet halt die heutige Technologie, gibt es viel mehr her, dass du auch quasi für Kisten und Schätze viel mehr Möglichkeiten zum Verstecken hast, wenn du nicht immer aus der Draufperspektive drauf guckst. Und tatsächlich zumindest eine Art Generationenbaum, dass du so ein bisschen nachverfolgen kannst, was wie zusammengeflossen ist, um zu entstehen. Weil früher, ich erinnere mich noch, ich habe da zettelweise Listen geschrieben, welches Monster habe ich mit welchem schon kombiniert, was ist dabei rausgekommen? Wann ist es stärker geworden, wann schwächer? Und da gibt es halt auch Mechaniken, wo du heutzutage so einen unbekannten Tree hast und jedes Mal, wenn du irgendeine neue Kombi hast, ploppt die einfach auf. Und dann weißt du, okay, wenn ich die zwei zusammensetze, könnten folgende drei Monster rauskommen. Um einfach ein bisschen es leichter zu machen, weil ich vermute, es hätte heute keiner mehr Bock auf so viel Schreibarbeit. Vor allem, wenn du sagst, man spielt 10 Stunden durch. Ja, stimmt allerdings, ja, da hast du recht. Also wenn man zu mir kommen würde und sagen würde, hey, würdest du nicht ein neues Jack Kuh machen? Sag ich, wieso, Pokémon gibt's doch schon. Fies. Nein, ich hätte einfach an dich weiterleiten. Jetzt sagen, hier, mach du das, du machst das schon. Ich weiß auch nicht. Also von dem, was ich gesehen habe, ist es ganz nett. Also es ist für mich persönlich, klaut sich's aber zu viel zusammen. Und es ist irgendwie nicht viel Eigenes dabei. Also wenn man zu mir sagen würde, wenn ich es neu aufbauen würde, tatsächlich, es gibt ja jede Menge Pokémon-Klone, wie Cassette-Beasts und so weiter. Aber ich muss sagen, ich würde eine Lanze brechen für dieses Spiel. Es macht im Vergleich zu diesen ganzen Pokémon-Klonen, die heutzutage rauskommen, viel mehr anders. Mhm. Es macht wirklich viel mehr anders, weil du hast so eine Mini-JRPG in eine Pokémon-Welt. Und da gibt es jetzt kaum eins, das eine richtig geile Story mit so einer bekannten Mechanik liefert, die aber anders genug ist durch das, dass du diese Monster verschmelzen kannst und die Monster deine Einnahmequelle sind, weil du sie als Handelsressourcen auch verwenden kannst, macht es nochmal einen Aspekt anders als alle Klone, die heute sagen, Pokémon ist erfolgreich, also ich erfinde einfach mal ein paar hundert Monster, nenne die Welt anders. Es gibt kein Pokéball, sondern bei uns ist es das magische Dreieck von Timbuktu, das du nicht werfen musst, sondern einmal rundherum drehen und dann im Blutmond gegen die Rückseite des Mondes halten. Und dann fängst du das Monster. Ist so. Die Klone sind alle so ähnlich und so nah an Pokémon, weil es Erfolg hat. Und darum will ich hier nochmal am Ende die Lanze brechen. Dieses Spiel mag von der Erzählung genauso wirken wie Pokémon, ist aber anders genug, um seine Daseinsberechtigung zu haben und vor allen 0815-Klonen zu stehen. Nur der zweite nicht, der zweite war ein 0815-Klon. Vom ersten Teil. Nein, von Pokémon und hat dann geschrieben, ja, wir machen halt mit der Monsterfusion was anders. Aber es hat sich angefühlt wie Pokémon. Du bist halt ein Monsterjäger, du bist nicht ein Pokémon-Trainer, sondern ein Monsterjäger. Du fängst Monster statt Pokémon. Und statt dass du die Pokémon-Liga besiegen willst, willst du deinen Fluch loswerden. Und was tust du dafür? Du kämpfst gegen andere Monsterjäger. Kommt uns das bekannt vor? Naja, ein bisschen. Ganz klein wenig, aber nur. Wenn man sich übrigens mal was dazu ansehen möchte, kann man sich natürlich Streams dazu angucken oder sonstiges. Aber was ich empfehle, ist von Just Drive Place. Jet Cocoon, Was It Any Good? Das heißt, der spielt das Spiel aus den heutigen Augen. Das Video geht eine Stunde lang und er sagt darüber, was ihm gefallen hat, was nicht, was man hätte verbessern können. Kann ich empfehlen, kann man sich mal angucken. Auf jeden Fall, wenn ihr das selber mal sehen wollt, am besten Video dazu angucken oder wie gesagt, eine Emulator reinziehen und das Spiel einfach mal ausprobieren. Ich danke dir, Markus, dass wir über Jack Kuhn geredet haben oder dass du über Jack Kuhn geredet hast und die schlechte Witze darüber gemacht hast. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber wenn ihr unbedingt Geld verdienen wollt, fragt Markus, der macht aus allem Wirtschaftssimulator. Kein Problem.